Abschnitt 2 aus Marie von Sophie Friederike Mero. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Beschluss. Das Glück der beiden Liebenden war nach diesem Tage nicht das vorige mehr. Der gewaltige Zauber des Romantischen verwischte sich vor Seebergs Augen immer mehr und mehr, und mit Betrübnis glaubte er sein schwärmerisches Glück zu dem ruhigen Genuss eines gewöhnlichen Lebens herabsinken zu sehen. Seine Empfindungen, die nicht durch Grundsätze erhalten und befestigt wurden, ermatteten zuletzt unter den angenehmsten Bildern. Auch fühlte er, dass er sich von den Zirkeln, die er verlassen, keineswegs ganz getrennt habe, und ihre Meinungen, ihre Urteile machten noch tiefen Eindruck auf ihn. Noch vieles flog in seinem Innern verworren durcheinander, und es schien unentschieden, ob aus dem Saitenspiel seines innern Lebens, so viel schöne Töne es auch enthielte, eine reizende Harmonie oder ein öder Missklang hervorgehen werde. Verfeinerung und Schwärmerei, Gefühl und Klugheit hatten wechselweis an seinem Charakter gebildet, und es musste sich noch vieles in ihm ordnen, er musste noch mancherlei erfahren, vieles gegeneinander abwägen und voneinander scheiden lernen, ehe er die ruhige, bestimmte Handlungsweise eines sich selbst verstehenden, harmonischen Menschen zu erhalten hoffen durfte. Es konnte Marie nicht entgehen, wie sehr nach diesem Besuche das Gemüt ihres Freundes zerstört war. Zwar begegnete er ihr mit aller der Feinheit, die in seiner Gewalt war, er sagte ihr, wie glücklich sie ihn mache, aber er sagte es oft und schön, dass sie daran zu zweifeln anfing. Wie verschieden war es von jener Zeit, wo sie zuweilen törichterweise gewünscht hatte, er möchte ihr sagen, dass er sie liebe, wo er es selbst nicht wusste, wie sehr er sie liebte. Jene rührenden Verrätereien des Herzens, wo kein wägender Verstand sich da reinmischte, waren dahin. Jetzt in mancher trüben, einsamen Stunde wachte in ihrem Herzen das Andenken ihrer vorigen Lage wieder auf, und eine schwermütige Erinnerung hauchte ein liebliches Kolorit über die Szenen ihrer stillen Jugendzeit. Jetzt glaubte sie die dunkle Ahnung zu verstehen, die sie so oft ergriffen hatte, wenn sie auf ihren einsamen Spaziergängen unruhig und ohne Worte in die blaue, verschwindende Ferne dahingesehen. Aber ihr heiterer, tätiger Geist verlor auch hier, wo das Schwerste, was sie bedrücken konnte, des geliebten Kaltsinn auf ihr lastete, seine Lebenskraft nicht. Und selbst bei der Betrachtung jener harmlosen, ruhigen Tage, so reizend sie sich auch im Schleier der Vergangenheit zu zeigen wussten, war eine innere Zufriedenheit, nicht ewig in diesem untätigen Zustande geblieben zu sein, ihre letzte Empfindung. Sie nahm sich vor, ihrem Freund mit kühler Besonnenheit schärfer als bisher zu beobachten und alles, was in ihrer Macht stünde, zur Hebung seines Übels, wenn sie nur erst die Quelle desselben kannte, beizutragen. Von neuem freute sie sich dann, den Geist an den Szenen des wirklichen Lebens üben zu können. Von neuem beschloss sie, das selbstgewählte Los mit freier Genügsamkeit zu ertragen. Nicht lange, so erhielt sie den gewünschten Aufschluss. Ein offener, unbewachter Augenblick ließ sie tief in Seebergs Seele schauen, und sie säumte nicht, ihren Entschluss danach zu fassen. »Ist es nur das? Nur das?« sagte sie zu sich selbst mit einigem Schmerz. Vieles ging vor ihrem Geist vorüber. Verwunderung, Unwillen, Stolz und zärtliche Schwärmerei. Aber es ordnete sich, und die lebhafte Spannung, worinnen sie sich befand, erleichterte ihr die Ausführung. »Er soll auch jetzt durch mich von neuem glücklich werden«, dachte sie. »Ich folgte ihm, weil ich ihn liebte, und weil ich ihn liebe, verlasse ich ihn.« Eine kleine Abwesenheit von Seeberg begünstigte ihren Plan. Still und bescheiden sorgte sie für ihre dringendsten Bedürfnisse, machte im Hause mit gewissenhafter Genauigkeit die nötigen Anordnungen und verließ nicht ohne Unruhe, aber auch nicht ohne Selbstvertrauen, Seebergs Haus, ohne sich nur einem einzigen anvertraut zu haben. Ein Brief sagte ihm ihr Liebewohl. »Glaube nicht«, schrieb sie ihm, »dass ich dich weniger liebe, weil ich dich verlasse. Ich weiß, es würde dir wehtun, diese Stelle in meinem Herzen verloren zu haben, und wenn auch dein äußeres Leben nichts mit mir verliert, so würde doch dein inneres Leben viel, sehr viel verlieren, wenn ich ganz daraus scheiden wollte. Nein, mein Freund, was auch noch meiner wartet. Das Andenken unserer Liebe wird wie das Lied der Nachtigall in dem Sturm durch die zerstreuten Szenen meines Lebens zu mir herüberhallen. Dir danke ich es, zu dem lebendigen Spiel der Empfindungen erwacht zu sein. Dir danke ich meine schönsten Stunden. Du erscheinst mir immer liebenswürdig, und der trübe Schleier, den einige an sich selbst liebenswürdige Schwächen über deine Vorzüge werfen, verbürgt mir dich nicht. Doch jetzt in der Stunde des Scheidens beschwöre ich dich, lerne dem Wahn entsagen, der dich bei deinen Handlungen oft fremder Meinung zu unterwürfig macht. Lerne mehr auf dich selbst vertrauen, du gefühlvolles Herz, dein gebildeter Verstand, dein zarter Sinn für alles Schöne in Kunst und Natur. Geben sie dir nicht Vorrechte vor so vielen unbedeutenden Menschen, deren Urteil dir jedoch so viel gilt? Mit Freuden verließest du einst jene glänzende Welt, die du oft leer und unbefriedigend nanntest, um meinetwillen, oder vielmehr um deiner Liebe willen. Diese Liebe ist nicht mehr. Ich bin noch, die ich war, aber deine treulose Fantasie hat dich verlassen. Rufe jene Stimmung zurück, wenn auch das Saitenspiel unserer Liebe in deinem Herzen zerbrochen ist. Oh, es gibt noch Töne genug in der Welt, bei denen dein Gefühl in entzückenden Einklang überströmen wird. Suche sie, ach Seeberg, mich wirst du wieder lieben, ich weiß es. Mein Dasein wird in der Entfernung alles verlieren, was dich in der Gegenwart drückte, und die Illusion wird es dir lieblicher wiedergeben, wenn es aus der Wirklichkeit gewichen ist. Unsere Gedanken werden sich froher begegnen als unsere Blicke. Du wirst mich wieder lieben, und meine Wünsche sind erfüllt. Seeberg las diesen Brief, den er nach der Beendigung seiner Reise erhielt, mit der innigsten Bewegung. Die zarte Schonung, mit der Marie ihm ihre Trennung darstellte, das Wohlwollen, welches den Brief durchatmete, die Feinheit, mit der sie Antonien unerwähnt ließ, obwohl er wusste, dass ihr der Einfluss, welchen ihre Erscheinung auf seinen schwankenden Sinn gehabt hatte, nicht entgangen war. Alles dies lehrte ihn seinen Verlust tausendfach fühlen. Seine Versuche, Mariens Aufenthalt zu entdecken, schlugen fehl, und ihr Dasein drohte völlig aus seinem Leben zu verschwinden. Wie öde war ihm jetzt sein Haus, sein Garten, die Gegend, wie kalt, leer und abgestorben sein eigenes Herz. Bei allem vermisste er Mariens innige Teilnahme und lernte es fühlen, dass Gewohnheit ein stärkeres Band als Neuheit ist und wie selten das Herz im Leben Befriedigung seiner Bedürfnisse zu hoffen hat. Das meiste von dem, was wir wünschen, geschieht, aber fast nie zu der Zeit, da wir es wünschen. Was den jungen Schwärmer ein Jahr früher, ach, glücklich gemacht hätte, was er damals so sehnlich wünschte, ein Brief von Antonien, worinnen sie ihm meldete, dass es ihr nun gelungen sei, die Aufhebung ihres Bundes beiden Familien völlig annehmlich und begreiflich zu machen, und wie es sie freue, sich endlich nicht mehr als ein Hindernis seines Glücks ansehen zu dürfen, erschien jetzt und war wie niederschlagend in jeder Hinsicht für ihn. Antoniens Lage hatte in kurzer Zeit eine andere Ansicht bekommen. Sie sah sich mit Vergnügen von einem neuen Geliebten gesucht, zu dem sie Neigung, Eigennutz und Ehrgeiz weit stärker als zu Seeberg hinzog, und sie führte das nun wirklich aus, wovon sie erst nur der Schein erkünstelt hatte. Seeberg erfuhr durch einige seiner vorigen Freunde bald den wahren Zusammenhang und verglich Antoniens Feinheit mit jener natürlich zarten Empfindung einer schönen Seele. Seine Sehnsucht nach Marien kehrte quälender zurück. Seine Wünsche flogen oft in die Vergangenheit und hingen mit Wehmut an den lieblichen Szenen, die er im Stillen mit Marien verlebt. Aber zugleich erwachten auch andere Bedürfnisse, die in seiner besseren Natur gegründet waren, lebhafter und bestimmter in ihm. Der Trieb, nützlich zu sein und an der Bildung seines edlen Selbst zu arbeiten, sprach deutlicher und mahnte ihn, unabweislich der Wirklichkeit seinen Tribut zu entrichten. Er kehrte mehr in sich selbst zurück und suchte nun auch, über die Eindrücke zu herrschen, die so lange über ihn geherrscht hatten. Er reiste, beobachtete, bildete seinen Sinn für Geschmack und Kunst, knüpfte manches Band und zerriss es wieder. Und Mariens Andenken ward unvermerkt immer schwächer in ihm. Doch bewunderte er oft, je mehr er in der Welt lebte, ihren Scharfsinn, womit sie bei weniger Erfahrung oft wie durch eine höhere Eingebung über so viele Verhältnisse des Lebens richtig geurteilt, ihm so manches richtig vorausgesagt hatte. Vieles ward ihm jetzt hell, und viel, sehr viel verlor seinen glänzenden Schimmer, der es in der Ferne umgeben hatte. Die Betrügereien des Scheins wurden ihm deutlicher, die Meinung der Menschen, dies veränderliche, seltsame Etwas gleichgültiger, und seine eigenen Phantasien mussten nur dienen, ihm die Gegenwart so viel als möglich zu verschönern. Er wählte endlich zu seinem beständigen Aufenthalt ein Landgut, das nicht weit von einer mittelmäßig großen Stadt lag, und suchte hier, ohne Rang und Titel, den Menschen so viel zu nützen, als er konnte. Ein günstiges Schicksal hatte indessen über Marien gewaltet. Als sie das Dörfchen und Seebergs Nähe auf immer verlassen, war ihr Plan sogleich auf eine Stadt gerichtet, die sich, wie sie wusste, durch ein wohlgerichtetes Theater empfahl. Ohne weiteren Unfall, zwar von mancherlei traurigen Bildern beunruhigt, aber auf der anderen Seite von einem tröstenden Selbstgefühl wieder erheitert, gelangte sie hier an, und ihre erste Sorge war, als Schauspielerin aufgenommen zu werden. Es gelang ihr. Ihr großes Talent für Gesang erwarb ihr bald allgemeinen Beifall. Auch als Schauspielerin bildete sich manche Anlage schön bei ihr aus, und sie sah sich bald in einer unabhängigen und sicheren Lage. In dieser selbst erworbenen freien Existenz fühlte sie sich, wenn auch nicht beglückter, doch ruhiger als je. Fast jeder Mensch träumt sich in der Jugend eine Lage, worin er am liebsten leben möchte. Gönnt ihm diese sein freundliches Schicksal, so hat er dann wohl noch Wünsche, noch trübe Stunden, aber eine geheime Zufriedenheit zeigt doch immer auf die Erfüllung seines Lieblingswunsches zurück. Marie befand sich in diesem Zustande. Der einfache Gang ihres früheren Lebens hatte ihr Zeit gelassen, über sich selbst nachzudenken und ihre Wünsche an etwas Bestimmtes zu fesseln. Ihr natürlicher Verstand war durch den Umgang mit der Welt erleuchtet, aber nicht geblendet. Ihre Fantasie war beschäftigt, aber nicht verwirrt. Ihr Gefühl verfeinert, aber nicht vernichtet worden. In der darauf erfolgten Einsamkeit hatte sie über vieles reiflicher nachdenken, vieles vergleichen, sich von vielem unabhängig erhalten lernen und einen für ihr Alter seltenen Grad von Tätigkeit und praktischer Weisheit erworben. Sie war jetzt das ganz, was sie sein wollte. Das Leben war ja ein angenehmes, freundliches Geschenk, das sie am liebsten durch Wort und Tat, ohne welche alle Gesinnungen doch ewig unfruchtbar bleiben und alle Kraft des Gedankens verschwindet, genießen wollte. Die Erinnerung an Seebergs Liebe schwebte noch wie ein süßer Traum vor ihrer Seele. Aber lebhafter kehrte das Bild des treuen Brandem in ihr Herz zurück. Jetzt erst fühlte sie bestimmt, was er für sie getan, wie wesentlich er für ihr Glück gesorgt, und die Sehnsucht, etwas von seinem Schicksal zu erfahren, regte sich täglich bestimmter und stärker in ihr. Viel, ach viel, hatte diese edle, still, aber stark fühlende Seele unterdessen gelitten. Familienangelegenheit und seine gewissenhafte Besorgnis derselben hatte ihn weit länger, als er geglaubt, von Marien entfernt gehalten und seine Gegenwart an mehreren Orten notwendig gemacht. Kaum hatte er bei seiner Zurückkehr Mariens Abreise und ihres Vaters Tod erfahren, so eilte er, von mancherlei Ahndungen bedrückt, nach dem Dörfchen hin. Aber was er fühlte, als er Marien nicht mehr fand, als er von dem Prediger nichts weiter als die Nachricht erfuhr, ein junger, vornehmer Herr sei mit ihr bald nach ihres Vaters Tode weggereist, wahrscheinlich zu dem vornehmen Fräulein in die Stadt, das beschreibt sich nicht. Brandem, der wohl wusste, dass sie dort nicht war und Seebergs Abwesenheit erfahren hatte, begriff nun alles und sah mit einmal alle seine Hoffnungen zu Boden geschlagen. Sein Unmut ward bitterer Schmerz und Unwillen gegen sich selbst. »O ich Tor, ich rasender Tor«, rief er aus, »dass ich mir Allwissenheit zutraute, bei so viel Kurzsicht. Warum gestand ich ihr nicht anfänglich meine Liebe? Warum handelte ich planmäßig, verdeckt gegen sie, die so offen war? Die Ruhe dieser schönen Seele ist vielleicht oft immer verloren. Und wie habe ich dem zärtlichen Vater mein Versprechen gehalten, der vielleicht mit Unruhe und Trauer die Welt verlassen hat?« So quälte er sich mit Vorwürfen und klagte sich selbst wegen dessen an, was nur Schuld des Erfolgs, der nie in unserer Macht steht, war. Sein natürlicher Hang zur Schwermut vermehrte sich, er hasste die Menschen, ohne dass er aufhörte, ihnen Gutes zu tun, und bezog mit schmerzlich süßem Gefühl den kleinen Meierhof, wo er Marien zuerst gesehen hatte. Hier lebte er ein abgeschiedenes, düsteres Leben, und oft hörten die Dörfer des Nachts mit geheimen Schauer eine klagende Musik auf Antons Hügel. Indessen richtete sich sein Geist, durch Einsamkeit gestärkt, an der Hand reiner, selbst erworbener Grundsätze, unvermerkt wieder auf. Er schaute wieder frei in das Leben hin und fand, dass er zu viel empfand, zu wenig handelte. Er fühlte neuen Drang zur Wirksamkeit in sich, und das Dörfchen, das nur aus wenig Häusern bestand, deren zufriedene Bewohner mit neuen Kenntnissen und neuem Genuss nur ihre glückliche Gleichmütigkeit verloren haben würden, genügten ihm nicht mehr. Vor allem beschloss er, Mariens Aufenthalt zu erforschen. Der Gedanke an diese unverdorbene, reine Seele erquickte ihn von neuem, und die goldenen Tage, die im Genuss ihres uneingeschränkten Vertrauens verlebt, ragten wie ein Licht aus dem Dunkel seines Lebens hervor und verstreuten ihren erfreulichen Schimmer rundumher auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er war jetzt weit entfernt, wegen einiger traurigen Tage, die ohnehin im Leben kommen, die Glücklichen missen zu wollen und das zu bereuen, was ihn einst zu selig machte. Sein Verhältnis zu Marien als Freund konnte ja durch keine äußere Veränderung leiden, und vielleicht war er ihr jetzt nötiger als je. Von neuem in die Sphäre des Lebens und der Hoffnung zurückgetreten, reiste er zu Antonien, um von dieser womöglich etwas Näheres von Mariens Schicksal zu erfahren, aber sie war abwesend, und niemand konnte ihm hierüber befriedigende Auskunft geben. Die Stadt, wo er bisher gelebt hatte, war ihm durch mancherlei Verhältnisse zuwider geworden. Er verfolgte jetzt mit Freude eine Aussicht, die sich ihm an dem Hofe eines benachbarten Fürsten zeigte, und reiste dem erhaltenen Rufe gemäß bald dahin ab. Am Abend seiner Ankunft war Schauspiel, und als er hörte, dass man den Sturm geben würde, eilte er dahin. Miranda trat auf, und sein Herz stockte. Ihre Unerfahrenheit, die liebliche Verwirrung der ersten Liebe, alles erinnerte ihn, ergriff ihn mit süßer Gewalt. Er lebte in einer reißend schnellen Verzückung, jene schönen Stunden, wo er Marien in ihrer holden Unschuld gesehen, gehört, beobachtet. Es war nicht die Künstlerin, die durch ihr gedachtes schönes Spiel dem Verstand Genüge leistete. Es war dies lebende, entzückende Geschöpf der göttlichen Einbildungskraft. Es war Miranda selbst, die sein Gefühl in Flammen setzte. Nach und nach verschwand auch diese, und Marie trat an ihre Stelle. Mit jedem Augenblicke ward es ihm lebendiger, mit jeder Bewegung ward sie es mehr, und sie war es wirklich. In welcher süßen Betäubung erwartete er das Ende des Spiels, der Zauber der Kunst und das Überraschende des Wiedersehens hoben seine Gefühle zu einer schwärmerischen Höhe empor. Sobald das Spiel geendet war, eilte er zu ihr. Marie, die seine Ankunft schon vorher erfahren, die sein edles, fein und wahr fühlendes Gemüt, je mehr sie in der Welt gelebt, als eine seltene, schöne Erscheinung immer lieber gewonnen hatte und sich mit den rührendsten Banden der Achtung und des Zutrauens an ihn gebunden fühlte, empfing ihn mit der lieblichsten Wahrheit und kindlichem Entzücken. Welch eine Wollust, welch ein Genuss für ihr Herz, ihm mit der innigsten Offenheit alle seit ihrer Trennung vorgegangenen Szenen aufs Lebendigste darzustellen, ihm alle ihre Empfindungen treu und unbefangen zu entwerfen, mit ihm die neu aufgefassten Bilder und Erfahrungen teilen und berichten zu können. Sie lebten nun an einem Orte, und Brandem beobachtete Marien, deren Geist nun vollkommen erwacht war und mit sanfter Selbstständigkeit ihren hellen Vorstellungen folgte, immer mehr. Er sah, wie sie in allen Fällen des Lebens ein heitres, reines, offenes Gemüt zeigte, wie sie nun mit milder Stetigkeit an gewissen Grundsätzen festhielt, wie ihr Gefühl gegen ihn immer dasselbe blieb und seine Billigung in ihrem Herzen den Beifall eines glänzenden Zirkels, welchen Jugend und Liebenswürdigkeit um sie versammelte, weit überwog. Ein milder, harmonischer Geist berührte mit zarter Hand die süßesten Akkorde ihrer Seelen, und ein dauerndes Band von Achtung, Vertrauen und Freundschaft hielt den himmlischen Einklang fest. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi, der Soroslau im Juli 2024. Ende von Marie, von Sophie Friederike Mero.